auf der Umbriegleroll ist ein Kasamandel, das hockt ganz verstohlen hinter einem Eisenpfandel. Ein ganz so kleines Letter, das kocht ihr ein Muss, ja. Und wenn davon isst, hast Sicht voller Ruhes, ja. Denn da bringst nimmer weg und kannst dann, was du willst, wenn du nicht in der Schüssel an Weichbrunnen fühlst. Vor alle besten Geister und besten Weiber und so alles Zeug, was umeinander läuft, verschone uns in Ewigkeit. Auf der Höttinger Alm ist ein Kaserweibel, das hat auf die Zotlern ein wolles Heibel. Und wenn du jetzt gleich hinhockst und das Gesicht um ein Birgst, ja, da kann's dir passieren, dass du einen Hexenschuss kriegst, ja. Denn da bringst du nimmer weg und kannst dann, was du magst, wenn du nicht unterm Leibel ein Stabulierl tragst. Vor alle besten Geister und besten Weiber und so alles Zeug, was umeinander läuft, verschone uns in Ewigkeit. Hallo, aber das ist noch gar nix in Oberdorf drum. Da steht ein kleines Häuserl, ganz klein und ein Gramm. Da ist ein kleines Gankerl mit kohlschwarzen Augen, ja. Da siehst du bald den Himmel, bald die Höhlen außer Schau, ja. Der Ruß und der Hexenschuss, das war nur leicht. Bald die der in die Krallen hat, da hilft er nichts geweicht. Vor allen besten Geister und besten Weiber und so alles Zeug, was umeinander läuft, verschone uns in Ewigkeit. Hallo,